In Spanien war der Kampf noch nicht ausgetragen. In dem spanischen Südamerika, wenn auch nicht überall in dem gleichen Umfange, wuchs der unmittelbare jüdisch-freimaurerische Einfluss stetig. Wobei immer wieder die Großloge in England und die Großoriente in Italien und Frankreich im brüderlichen Wettstreite standen. In Deutschland und auch in Russland fasste der Freimaurer in den Regierungsstellen immer mehr Fuß. Das war gleichbedeutend mit erhöhter Einflussnahme auf die Gesamtpolitik dieser Staaten. Ebenso gestalteten sich die Verhältnisse in Österreich, trotz des Scheinverbotes der Freimaurerei, während in Ungarn der Jude und der Freimaurer sich vollständig durchsetzte. Kaum eine Großloge war so unvertarnt jüdisch als die Ungarns. Die Brüder in Ungarn waren Bürger des öffentlichen Frankreichs und erhofften von dem Triumph des französischen Geistes die Erfüllung ihrer Wünsche, die leitende ungarische Großloge, die 1886 gebildet wurde, erhielt ihr Patent von dem Großorient in Frankreich. Die Freimaurerei in Österreich hatte das gleiche äußere besondere Bindemittel, nämlich die Juden und deren Organisationen. Stellt man noch ein, dass die Freimaurerei in Österreich verboten, aber doch liebevoll geduldet war und Anschluss vornehmlich an die Großloge in Ungarn, aber auch nach Italien suchte, dass zum Beispiel tschechische und polnische Führer dem Großorient in Frankreich als Mitglieder angehörten, so ist es leicht erkenntlich, welche Kräfte sich in der Doppelmonarchie auswirkten. Die Großloge in Ungarn bildete bald nach ihrer Konstitution eine Tochterloge in Belgrad, Probratim, Verbrüderung genannt. Diese wurde dann in die Mutterloge der Freimaurerei in Serbien, zu der auch Tochterlogen des Großorients in Frankreich und der Großloge von Hamburg gehörten. Hieraus ergaben sich nahe Beziehungen zwischen den Brüdern in Ungarn, in Serbien, in Frankreich und Hamburg. In Rumänien gingen die Großoriente in Frankreich und in Italien mit Gründungen von Tochterlogen vor. Auch Griechenland wurde freimaurerisches Arbeitsgebiet dieser Großoriente. Es litt darunter vornehmlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Bei dieser Durchseuchung der Länder arbeiteten zum Beispiel die Großlogen in Frankreich, Italien, Belgien, Schweiz, Ungarn, Portugal und später auch in Serbien und Rumänien ganz nach den echt jüdischen vordringlichen Methoden des Großorients von Frankreich, während in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, Englands, in den skandinavischen Staaten und Holland die Methode der Großloge in England vorherrschte, die zwar ebenso durch und durch jüdisch, aber nicht so laut und aufdringlich, sondern mehr zurückhaltend, darum noch gefährlicher war. In Deutschland trafen sich die beiden Richtungen. In Russland arbeiteten beide ganz in der Stille. In der politischen Entwicklung der 70er und 80er Jahre vorigen Jahrhunderts fühlen wir das Wirken der Hand der unsichtbaren Väter. Nach dem Kriege 1870-71 nutzten die Juden und Freimaurer in Frankreich die Zurücknahme Elsass-Lothringens durch die Deutschen, die sie nicht daran hatten hindern können, ihrerseits aus, um das französische Volk in den Chauvinismus hineinzutreiben und den Revanchegedanken in Frankreich zu schüren, ja in Elsass-Lothringen selbst gegen die deutsche Regierung zu hetzen, wobei die Zusammenarbeit mit den Jesuiten klar in Erscheinung trat. Desgleichen fühlen wir die Hand in dem Schüren des Panslawismus gegen Deutschland, Österreich-Ungarn und die Türkei und des heiligen Egoismus Italiens gegen Österreich, während der englische Imperialismus wach erhalten blieb. In diesem Spiel der Kräfte ließ sich Russland von den beiden mitteleuropäischen Kaiserreichen wegziehen. Zar Alexander II. Und Bismarck erkannten nicht die wirklichen Absichten des Vertreters Englands, des Juden Benjamin Israel, auf dem Berliner Kongress 1878, der den russisch-türkischen Krieg abschloss. Dieser Kongress wurde dem Panslawismus Anlass, schärfer gegen alles Deutsche zu hetzen. Durch diese Entwicklung sah sich Bismarck veranlasst, zuerst ein förmliches Bündnis mit Österreich-Ungarn zu schließen, ohne dabei allerdings dafür zu sorgen, dass in der Doppelmonarchie der deutsche Volksteil zum Führenden statt zum Hintangesetzten wurde, obschon dort Schönerer eine starke deutschvölkische Bewegung eingesetzt hatte und der österreichisch-ungarische Staat unter jesuitischem Einfluss immer schärfer den Charakter einer slawisch-römisch-katholischen Vormacht gegen das slawisch-orthodoxe Russland annahm. 1881 erweiterte Bismarck den Zweibund zum Dreibund durch die Einbeziehung Italiens, das sich aber willenloser freimaurerischer Einflüsse hingab. Dem Dreibund, dem also große Schwächen innewohnten, schloss sich bald darauf Rumänien durch ein Bündnis mit Österreich an, während Bismarck mit Russland seinen berühmten Rückversicherungsvertrag im tiefsten Geheimnis mit dem Zaren Alexander III. Abschloss, ohne allerdings damit der Verhetzung der beiden Völker durch die vertarnten Friedensstörer einen Damm entgegenstellen zu können. Die Brüder Freimaurer und ihre Komplizen hatten ihre Arbeit wieder offener aufgenommen, nachdem sie sich durch das Entstehen des militärisch starken Bismarckreiches gezwungen gesehen hatten, ihre zerstörende Arbeit von dem Ausgang der 60er Jahre an mehr zu verhüllen. In dieser Entwicklung wurden nun im Jahre 1889 auf Betreiben der unsichtbaren Väter die entscheidenden Entschließungen gefasst, die nach Ablauf von 25 Jahren zur Tat drängen sollten. Das Jahr 1889 brachte die Jahrhundertfeier der Französischen Revolution, die das Yahweh-Jahr 1789 mit Goyim-Blut getränkt und die Grundlage der Beherrschung Frankreichs durch die Juden und ihre hörigen Knechte gelegt hatte. Als die Brüder und die kaiserlichen Protektoren der Freimaurerei in Deutschland, Kaiser Wilhelm I. und Kaiser Friedrich III., dessen Haltung gegenüber der Freimaurerei zu einer ablehnenden geworden war und dessen Leiden von dem englischen Arzt Dr. Mackenzie absichtlich nicht operiert wurde, im Yahweh-Jahre 1888 mit der Quersumme 25 die Augen geschlossen hatten, setzte sofort der freimaurerische Kampf gegen Kaiser Wilhelm II. Und Deutschland in aller Offenheit ein. Kaiser Wilhelm II. War nicht Freimaurer. Das begünstigte hemmungslose freimaurerische Arbeit gegen ihn unter den Brüdern Freimaurern in Deutschland, die anderenfalls in den nicht eingeweihten Kreisen der Bruderkette auf Zurückhaltung hätte stoßen können. Das Bulletin Marconique der Großloge in Frankreich schrieb, Zitat, der junge Kaiser weigerte sich vor seiner Thronbesteigung dem Bunde beizutreten. Das wird für unseren Orden kein großes Unglück sein. Unseres Erachtens können sich die deutschen Freimaurer nur Glück wünschen. Sie können durch die Abneigung, welch letzterer gegen die Freimaurerei zu hegen scheint, sich nur geehrt fühlen. Es ist einem Despoten, trotz allen guten Willens, von dem er beseelt sein mag, es sei denn, dass er abdanke, einfach unmöglich, die Grundsätze der Freimaurerei mit der ganz eigenartigen Moral der Staatsräson, diesem transzendenten Gesetzbuch, zu vereinbaren, in welchem die Fürsten im Voraus die Lossprechung von all ihren Verbrechen finden. Friedrich III. Wäre dies auch nicht gelungen. Sein Sohn aber wäre der Freimaurerei nie in einer anderen Absicht beigetreten, als um dieselbe besser knebeln und von den wahren Aufgaben abdringen zu können. Wilhelm II. Möchte Deutschland wieder zum Mittelalter zurückführen. Er kann mit solchen Bestrebungen nur das Ende der Hohenzollern beschleunigen. Der Weg von Ludwig XIV. Bis Ludwig XVI. Ist nicht so weit und in unserem mit Dampf und Elektrizität arbeitenden Zeitalter wäre es leicht möglich, dass das deutsche Volk einige Zwischenstufen übersprenge, um rascher ans Ziel zu gelangen. Die Freimaurer werden sich ebenso wenig einschüchtern lassen wie die Sozialisten. Da der Kaiser sich nicht einweihen lassen will, werden sie das deutsche Volk einweihen, und wenn die kaiserliche Regierung die Freimaurerei verfolgt, werden diese die Republik in Deutschland aufrichten. Zitat Ende. Die Kampfansage der Freimaurerei in Frankreich an Kaiser Wilhelm II., von dessen Regierungsantritt der Jude eine Förderung der nationalen und völkischen Belange des deutschen Volkes befürchtete, ist klar und deutlich nicht minder die Erwartung, dass die Freimaurerei in Deutschland eine politische Bewegung gegen die Monarchie im Sinne des von Frankreich gegebenen Beispiels hervorrufe, wenn der Kaiser sich freimaurerischen Willen nicht restlos füge.